14. Kapitel: Die revolutionäre Freimaurerei in Serbien. Während der türkische Großorient vermöge seiner hochpolitischen Vergangenheit die Anerkennung der deutschen Großlogen nicht erhalten konnte, wurde dem obersten Rat der serbischen Freimaurer, dem am 23. Mai 1912 geschaffenen Supreme Council pour la Serbie in Belgrad, in überraschend kurzer Zeit die erbetene Anerkennung zuteil. Der Antrag war allerdings bereits zu Pfingsten 1913 von den Großlogen von Hamburg und Sachsen gestellt worden, wurde aber damals noch auf ein Jahr zurückgestellt. Zu Pfingsten 1914 neuerlich eingebracht, wurde er diesmal vom 39. Großlogentag in Frankfurt am Main am 31. Mai 1914 auch tatsächlich angenommen. Genau 4 Wochen später, am 28. Juni 1914, wurde der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo von serbischen Freimaurern ermordet. Von serbischen Freimaurern mit Unterstützung der mächtigen und weit verzweigten Verschwörergesellschaft Narodna Odbrana. Major Tankosic, der den Bombenwerfern die Waffen ausfolgen und ihnen Unterricht in deren Gebrauch erteilen ließ, war nämlich ebenso Freimaurer wie Ciganovic, der den gedungenen Mördern die Brownings und Bomben persönlich übergab. Beide gehörten überdies zu den Führern der Narodna Odbrana. Bezeichnet ist, dass die Breslauer Loge ihre Sitzungen in demselben Hause abhielt, in welchem der Geheimbund Narodna Odbrana seinen Hauptsitz hatte. Vergleiche Latonia vom 24. Dezember 1914, entnommen Heises Entente Freimaurerei und Weltkrieg, Seite 201. Von den Mördern selbst war Cabrinovic nach eigenem Zugeständnis Freimaurer. Das Geld für die Ausführung des Mordanschlages wurde durch den Freimaurer Dr. Kazimirovic beschafft, der zu diesem Zwecke im April 1914 Reisen nach Frankreich und England unternahm. All dies sind aktenmäßig festgestellte Tatsachen. Endlich wurde auch im Prozess von Sarajevo durch mehrere Zeugen erhärtet, dass die Ermordung des Thronfolgers schon im Jahre 1912 vom Grand Orient de France beschlossen worden war, die Ausführung des Mordes zunächst aber unterbleiben musste, weil sich keine Mörder fanden. Damit man sich von dem wahren Sachverhalt ein richtiges Bild machen könne, seien hier einige Stellen aus der Hauptverhandlung, die sich auf die Freimaurerei beziehen, wörtlich nach dem stenografischen Protokoll mitgeteilt, und zwar nach der aktenmäßigen Darstellung von Professor Farus. Es ist hier umso notwendiger, als der ganze Prozess von der gesamten liberalen freimaurerischen Tagespresse totgeschwiegen oder doch nur derart verstümmelt wiedergegeben wurde, dass sich kein vernünftiger Mensch über die eigentlich treibenden Kräfte Klarheit verschaffen konnte. Vertreter der Loge in der Angelegenheit des Mordanschlages war der schon genannte Dr. Radoslav Kazimirovic, ein Serbe. Über ihn äußert sich der angeklagte Bombenwerfer Cabrinovic. Er, Kazimirovic, ist Freimaurer, ja gewissermaßen eines ihrer Häupter. Er reiste gleich darauf, nachdem sie sich für das Attentat angeboten hatten, ins Ausland. Er bereiste den ganzen Erdteil. Er war in Ofenpest, Russland und Frankreich. Wann immer ich den Ciganovic fragte, wie es mit unserer Angelegenheit stehe, pflegte er zu antworten, dann, wenn jener, also Kazimirovic, kommt. Damals erzählte mir auch Ciganovic, die Freimaurer hätten den Thronfolger schon vor 2 Jahren, also 1912, zum Tode verurteilt, aber sie hatten keine Leute, um das Todesurteil auszuführen. Hernach, als er mir den Browning und die Patronen übergab, sagte er, jener Mann ist gestern abends von Ofenpest zurückgekehrt. Ich wusste, dass derselbe die Reise im Zusammenhang mit unserer Angelegenheit unternommen und im Ausland mit gewissen Kreisen konferiert habe. Präsident, sind das nicht Märchen, was du da erzählst? Cabrinovic, das ist die reine Wahrheit und 100-mal wahrer als ihre Dokumente von der Narodna Odbrana. Es ist jedenfalls sehr bezeichnend, dass man diese Mordbuben aus Serbien nicht mehr fortließ und ihnen früher keine Waffen gab, bis Kazimirovic von seiner Rundreise zu den Logenzentren in Ofenpest, Kiew, Paris und London zurückgekehrt war. Übrigens haben Dokumente, die man beim Einmarsch in Serbien fand, über diese Angelegenheit helles Licht verbreitet. Eine andere Stelle. Verteidiger Dr. von Premusic zu Kabrinovic. Hast du die Bücher von Rosic gelesen? Kabrinovic, ich las seine Abhandlungen von der Freimaurerei. Premusic, wurden diese Bücher in Belgrad verteilt? Kabrinovic, ich habe sie als Schriftsetzer gesetzt. Premusic, sage mir, glaubst du an Gott oder an irgendetwas? Kabrinovic, nein. Premusic, bist du ein Freimaurer? Kabrinovic wird verwirrt und schweigt. Das Schweigen dauert einige Zeit. Er wendet sich gegen Premusic und schaut ihn an. Was fragen Sie mich darum? Ich kann darauf nicht antworten. Premusic, ist der Voja Tankosic ein Freimaurer? Kabrinovic schweigt, wieder verlegen. Wozu fragen Sie mich darum? Nach einigem Schweigen, ja, und auch Ziganovic. Präsident, daraus folgt, dass auch Sie Freimaurer sind, denn ein Freimaurer wird nie einem anderen als einen Freimaurer sagen, dass er Freimaurer sei. Kabrinovic, bitte mich um das nicht zu fragen, ich will darauf nicht antworten. Präsident, wer auf eine Frage schweigt, der bejaht sie. Noch eine dritte Stelle sei hier wiedergegeben. Präsident, sagen Sie mir noch etwas von den Beweggründen. War es Ihnen, bevor Sie zum Attentate sich entschlossen, irgendwie bekannt, dass Tankosic und Ziganovic Freimaurer seien? Hat es auf Ihren Entschluss Einfluss gehabt, dass Sie und jene Freimaurer seien? Kabrinovic, ja. Präsident, erklären Sie mir das. Haben Sie von jenen den Auftrag erhalten, das Attentat auszuführen? Kabrinovic, ich habe von niemandem den Auftrag erhalten, das Attentat zu vollführen. Die Freimaurerei steht mit dem Attentat insofern in Verbindung, als sie mich in meinem Vorsatz bestärkte. In der Freimaurerei ist es erlaubt zu töten. Ziganovic hat mir gesagt, dass die Freimaurer den Erzherzog Franz Ferdinand schon vor einem Jahre zum Tode verurteilt haben. Präsident, hat er Ihnen das sofort gesagt oder erst dann, als Sie ihm sagten, Sie hätten Lust, das Attentat auszuführen? Kabrinovic, wir sprachen auch früher schon von der Freimaurerei, allein er sagte uns nichts von diesem Todesurteil, bis wir fest zu dem Attentat entschlossen waren.